Die Protokolle der Weisen von Zion. Unter diesem Titel erschienen vor 3 Jahren fast gleichzeitig in Deutschland und in England, bald danach in Amerika, Übersetzungen einer russischen Schrift, deren Verfasser ein Professor Nilus war. Sie will Protokollauszüge über Geheimsitzungen enthalten, die neben den öffentlichen Sitzungen des ersten Zionistenkongresses 1897 hergingen. Diese Auszüge sollen in einer Abschrift der russischen Geheimpolizei in die Hände gefallen sein. Im Russischen erschien die Schrift um die Jahrhundertwende, verschwand aber bald, wohl durch jüdischen Aufkauf. Ein Exemplar davon kam 1906 an das britische Museum und ist dort registriert, blieb jedoch unbeachtet, ebenso wie ein anderes, das in den Besitz der amerikanischen Regierung kam. Jedenfalls ist die Entstehung der Schrift schon vor 20 Jahren unanfechtbar. Nach der Veröffentlichung entstand zuerst ein beredtes Schweigen. Als das übliche Totschweigen nichts nützte, erklärte die jüdische Presse die Protokolle teils für Fälschung, teils für das Werk eines Wahnsinnigen. Eine Durchsicht ergibt ohne weiteres, dass beide Bezeichnungen nur Ausfluss arger Verlegenheit sind. Die Protokolle enthalten die Maßnahmen und Mittel, mit denen das Judentum sein Ziel der politischen, finanziellen und geistigen Weltherrschaft teilweise schon erreicht hat oder noch zu erreichen bestrebt ist. Jeder Satz der Protokolle wird durch Handlungen und Tatsachen der Weltereignisse als wahr erwiesen. Vieles, was bei ihrer Niederschrift noch Zukunftsziele waren, um die nur wenigen Eingeweihte wissen konnten, wie zum Beispiel der Ausbruch des Weltkrieges, hat sich seitdem erfüllt. Wenn die Protokolle gefälscht wären, müssten sie das Werk eines in die verborgensten Tiefen der jüdischen Seele und ihrer Zukunftspläne eingedrungenen Sehers, nicht eines Wahnsinnigen sein. Die Annahme ist mehr als unwahrscheinlich. Eine völlige Übereinstimmung der Protokolle mit den Ereignissen lässt für jeden vernünftig Denkenden nur den Schluss zu, dass sie echt, also jüdischen Ursprungs sind. Wie peinlich es den Juden sein muss, ihren Plan der Weltunterjochung verraten und veröffentlicht zu sehen, ist zu verstehen. Anhand der Protokolle erscheinen alle die sonst unerklärlichen, unheimlichen Geschehnisse der letzten Jahrzehnte, die innen- und außenpolitischen Umwälzungen in ihrer wahren Bedeutung, nach Plan, Mitteln und Zielen das einheitliche Werk der bei wenigen Personen zusammenlaufenden und von ihnen geleiteten Gesamtkraft des Judentums aller Länder. Diese Bloßlegung nimmt aber seinen Plänen den größten Teil ihrer Kraft. Ein allseitiges Bekanntwerden bedeutet das Scheitern dieser Pläne an der Abwehr der endlich sehend gewordenen Völker. Einige Proben werden jeden denkfähigen Beobachter der Zeitereignisse in den Stand setzen, zu beurteilen, ob die Protokolle wahr oder gefälscht sind. Um über die öffentliche Meinung zu herrschen, ist vor allem nötig, sie durch Behandlung vieler widerstreitender Ansichten von den verschiedensten Seiten aus so zu verwirren, dass die Ungläubigen sich in den Labyrinth verirren und so zu dem Schlusse kommen, dass es am besten ist, überhaupt keine Meinung über politische Fragen zu haben. Dies ist das erste Geheimnis. Das zweite besteht darin, die Enttäuschungen der Menschen in ihren Gewohnheiten, Neigungen und Lebensweisen so zu vermehren und zu steigern, dass niemand sich mehr in dem Chaos zurechtfinden und dass folglich die Menschen alles gegenseitige Verstehen verlieren. 5. Protokoll. Will man einen zweckmäßigen Aktionsplan ausarbeiten, so muss man die Gemeinheit, Wankelmut und Unbeständigkeit der Masse in Betracht ziehen. Man muss sich gegenwärtig halten, dass die Kraft der Massen blind, unvernünftig und verstandlos ist, geneigt, jetzt auf rechts, jetzt auf links zu hören. Unser Triumph ist uns erleichtert worden, weil wir bei unseren Verbindungen mit der für uns unentbehrlichen Masse stets auf den empfindsamsten Seiten des menschlichen Geistes spielten, auf Vorurteilstreben, Begehrlichkeit und den unersättlichen materiellen Begierden der Menschen. Die Ungläubigen sind wie eine Schafherde. 11. Protokoll. Um sie daran zu hindern, irgendetwas klar bis zu Ende zu denken, werden wir ihre Aufmerksamkeit auf Vergnügungen, Spiele, Zeitvertreibe, Aufregungen und öffentliche Häuser ablenken. Diese Interessen werden ihren Geist vollständig von Fragen wegziehen, um die wir sonst mit ihnen kämpfen müssten. Leute aller möglichen Richtungen und Lehren sind in unseren Diensten. Verteidiger der Monarchie, Demokraten, Sozialisten, Kommunisten und andere Utopisten. Wir haben sie alle ans Werk gestellt. Jeder einzelne von ihnen unterwühlt auf seine Weise den letzten Rest von Autorität, versucht jede bestehende Ordnung über den Haufen zu werfen. Alle Regierungen sind von diesen Bestrebungen erschüttert worden. 9. Protokoll. In Wirklichkeit liegen keine Hindernisse mehr vor uns. Unsere Oberregierung hat eine so außergesetzliche Stellung, dass sie mit dem kraftvollen und starken Worte Diktatur benannt werden kann. Mit voller Bewusstheit kann ich sagen, dass gegenwärtig wir die Gesetzgeber sind. 9. Protokoll. Wir haben es fertiggebracht, den Geist der Gesellschaft der Ungläubigen in dem Maße zu beherrschen, dass alle die Weltgeschehnisse durch die gefärbten Brillen sehen, die wir ihnen aufsetzen. Die Beherrschung des öffentlichen Geistes haben wir gegenwärtig schon so weit erreicht, dass die Presse alle Nachrichten nur durch einige Agenturen erhält, bei denen sie von allen Teilen der Welt einlaufen. Protokoll 12. Wir wollen uns hinstellen als die Befreier der arbeitenden Klassen, die gekommen sind, sie aus ihrer Unterdrückung zu erlösen, und wollen sie dazu bringen, sich unserem Heer von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten anzuschließen, denen wir wiederum unter der Maske des Prinzips einer allgemeinen Weltverbrüderung unsere Hilfe leihen. Wir wollen Lohnerhöhungen erzwingen, doch wird dies für die Arbeiter ohne Nutzen sein, denn zur selben Zeit werden wir eine Preissteigerung aller notwendigen Lebensbedürfnisse verursachen unter dem Vorgeben, dass sie vom Rückgang des Ackerbaus und der Viehzucht herrühre. Wir wollen auch die Quellen der Warenproduktion künstlich und tief unterwühlen, dadurch, dass wir den Arbeitern anarchistische Ideen einreden. Protokoll 6. Wir hätten die vereinigte Kraft der Intelligenz der Ungläubigen und der blinden Kraft der Massen zu fürchten, aber gegen diese Möglichkeit haben wir alle Maßregeln getroffen, dadurch, dass wir eine Mauer gegenseitiger Feindschaft zwischen diesen beiden Kräften errichtet haben. So bleibt die blinde Kraft der Massen unser Stützpunkt. Wir haben vermittels der Erziehung in Prinzipien und Theorien, die wir als offenbar falsch kennen, die wir aber inspiriert haben, die Jugend der Ungläubigen irregeführt, verdummt und entsittlicht. Bis wir ohne Gefahr unseren jüdischen Brüdern verantwortliche Regierungsposten geben können, werden wir sie Leuten anvertrauen, deren Vergangenheit und Charakter so sind, dass zwischen ihnen und dem Volke ein Abgrund liegt. Protokoll 7.